WDR 5. Neugier genügt. Wenn man alle Drohnen zusammenrechnet, von den kleinen iPhone-gesteuerten Quadcoptern bis zu den großen militärischen Drohnen wie dem Global Hawk, dann sind es sicherlich Tausende. Wir haben viele Bereiche, wo wir sehr gefährliche Tätigkeiten haben. Ich denke, gerade für solche Bereiche können Drohnen einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Für uns ist das eine spannende Technologie. Ja, es gibt durchaus Skeptiker, die das sehr kritisch beachten, wenn die Polizei mit so einem Gerät fliegt. Eigentlich war es mal ein neutraler Begriff. Die meisten Verwendungen gab es im Militär und er ist eben negativ besetzt worden. Drohnen, sie sind die neue, aufstrebende Technologie am Himmel. Nicht nur beim Militär, auch in der zivilen Welt. Dabei sind Drohnen nicht nur in der Luft aktiv. Streng genommen gehören auch Wasser- bzw. Landfahrzeuge und laufende Roboter zur Gattung der Drohnen, wenn sie ohne lenkende Bediener an Bord auskommen. Diejenigen, die sich in die Lüfte schwingen, werden ganz korrekt als unbemannte Luftfahrzeuge bezeichnet. Dennoch, der Begriff Drohne hat sich vor allem für die fliegenden Exemplare eingebürgert. Bis vor einiger Zeit kannte man Drohnen vorrangig aus zwei Szenarien. Aus Science-Fiction-Büchern und Filmen oder aus den Krisengebieten dieser Welt. Gerade letztere haben Drohnen in Verruf gebracht, erklärt Jürgen Altmann. Der Physiker und Friedensforscher war bis zu seinem Ruhestand wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent an der Technischen Universität Dortmund. Das folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den Kampfdrohneneinsätzen der USA und Israels und Großbritannien im Nahen und Mittleren Osten, wo eben zum Teil völkerrechtswidrig Zivilisten bekämpft werden. Das ist das, was über Drohnen im Wesentlichen in die Zeitungen gekommen ist und in die Medien. Für das schlechte Image sorgen auch Pläne und erste Einsätze zur Überwachung von Menschen wie auf Demonstrationen. Wahrgemacht hat das bereits die Polizei in Sachsen. Solche Einsätze sieht Jürgen Altmann kritisch. Wenn man befürchten muss, dass man die ganze Zeit beobachtet wird, wenn man im Freien ist, dass, wo man es nicht weiß, Drohnen über einen fliegen und einen beobachten, vielleicht sogar mit Gesichtserkennung und so weiter, dann hat das möglicherweise deutliche Auswirkungen darauf, wie man sich verhält. Es gibt ein Recht auf Anonymität, es gibt ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und immer beobachtet zu werden, ist eben damit eigentlich nicht vereinbar. Der Einsatz von Drohnen, um Menschen zu überwachen, ist für Jürgen Altmann ein Dammbruch. Denn während man heute den Hubschrauber, der am Himmel schwebt, deutlich sehen und hören kann, ist das bei den unbemannten Flugobjekten schon deutlich schwieriger. Drohnen, die merkt man nicht, die sieht man nicht unbedingt, wenn man nicht darauf aufmerksam gemacht wird, wenn sie in einigen hundert Metern über einem fliegen. Man hört sie dann auch nicht unbedingt. Also man müsste das nicht unbedingt mitbekommen, dass man dort beobachtet, aufgezeichnet, identifiziert wird. Das Wort Drohne ist ein fester Teil des Sprachgebrauchs, wenn auch häufig negativ belegt. Vorausgesetzt, es gäbe in Zukunft mehr zivile und vor allem positiv besetzte Einsatzmöglichkeiten, könnte sich das Bild des lautlosen Killers wandeln. Eilige Medikamentenlieferung im Notfall, Vermisstensuche und Erkundungsflüge nach Katastrophen, wie jüngst den Erdbeben in Nepal, oder auch Aufklärung schwerer Verbrechen und Rekonstruktion schwerster Unfälle. Die Drohne als unersetzbarer Helfer. Berlin, der Himmel ist blau und die Sonne strahlt. Gleich neben dem stillgelegten Flughafen Tempelhof sitzt die Polizeidirektion 5 in einer alten Garnison von Ende des 19. Jahrhunderts. Zwischen vier alten, tiefroten Ziegelsteingebäuden versteckt, mitten auf dem großen Gelände, liegt ein Sportplatz. Laut dröhnt die Klimaanlage eines der Gebäude, die gegen die Kraft der Sonne ankämpft. Hallo. Hallo. Hier auf dem grünen Kunststoffbelag, zwischen hohen roten Wänden und unter dem Rauschen der Maschinen, stehen Polizeihauptkommissarin Kerstin Ismar und ihre Kollegen, die Tatortfotografen Daniel Hallatsch und Dirk Czarnecki. Ja, wir haben hier den Verkehrsunfall, den schweren, mit Beteiligung von zwei Lastwagen und drei Autos. Kerstin Ismar weist ihre Kollegen von der Kriminaltechnik in die Situation ein. Ja, ihr seht ja selber, das ist eine große Strecke. Dementsprechend bräuchten wir halt den Einsatz der Drohne, damit wir eben für die spätere Ermittlungsarbeit eine bessere Übersicht bekommen. Gut, dann bereiten wir jetzt unsere Sachen vor, melden uns beim Tegeltower. Daniel Hallatsch und Dirk Czarnecki bauen ihr Fluggerät auf. Sie nennen die Drohne nicht Drohne, sondern ganz korrekt URS Pol. Das steht für Unmanned Air System Polizei, also unbemanntes Luftsystem für die Polizei. Wir setzen die URS Pol jetzt so weit zusammen, und zwar die Rotoren auf. Fertig aufgebaut misst die Drohne mehr als einen Meter im Durchmesser. Sie steht auf 4 federnden Kufen aus dünnen Metallbändern, die zu einem U gebogen sind. In der Mitte ein schwarzer Zylinder. Darin befinden sich die Akkus und die Elektronik. Unten drunter hängt eine große Kamera. 4 zierliche Ärmchen tragen die Rotoren. So, Funkantenne. Noch ein paar Handgriffe am großen Transportkoffer. Er enthält die Funktechnik und einen Akku. Das war eigentlich schon fast schnarklar. Dann können wir uns beim Tegel Tower anmelden und uns die Starterlaubnis holen. Schönen guten Tag, Schanetzki hier vom LKA KT14. Ich grüße Sie. Ich wollte einen US-Pol-Flug anmelden in der Direktion 5. Tschüss. Gut, dann starten wir. Ich hänge mir jetzt das Handbedienteil um und als nächstes wird der Kollege mir die US-Pol einschalten. Doch alles nur Übung. Heute hebt die Drohne keine 2 Zentimeter vom Boden ab. Der Grund, ein wichtiger Staatsgast ist in der Stadt. Darum absolutes Flugverbot. Wäre die Drohne aber wirklich in der Luft, ginge es für Daniel Hallatsch jetzt an die eigentliche Arbeit. Heute jedoch tut er nur so, als ob. So, wir starten an einem Punkt außerhalb des eigentlichen Geschehens, fangen an einem Punkt X an und fliegen jetzt systematisch Strecke für Strecke mit einer Überlappung der einzelnen Bilder von ca. 60% die Strecke ab und fertigen Einzelbilder. Dazu nähern wir uns dem Geschehen, auch dem Trümmerfeld, den einzelnen Fahrzeugen und nehmen jeden einzelnen Bereich, wie gesagt, mit einer Überlappung von ca. 60%, um nachher ein Panorama daraus zu erstellen. Sind alle Bilder am Kasten, landet Daniel Hallatsch die Drohne wieder. Oder besser, er schaltet die Drohne, die heute am Boden geblieben ist, aus. Gut, Daniel, hast alles drauf? Dann würde ich uns jetzt abmelden. Okay. So. Das Landeskriminalamt Berlin, Dirk Sanetzki von KT14. Hallo. Ich wollte unseren UAS-Polflug gerade abmelden. Genau. Unser Einsatz ist beendet und wir packen zusammen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tatorterkundung, Unfallermittlung, schwere Umweltvergehen. Die Polizei Berlin setzt unbemannte Flugobjekte ausschließlich zur Ermittlungsarbeit ein, erklärt Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Wir fassen den Begriff Drohne auch wirklich nur mit spitzen Fingern an. Bei uns heißt das UAS-Pol, also Unmanned Air System von der Polizei, weil wir uns ein bisschen scheuen vor diesem Begriff Drohne. Viele Menschen verbinden Drohne mit einem bewaffneten Flugsystem, was in Kriegsgebieten eingesetzt wird. Und gerade diesen Vergleich wollen wir nun unter keinen Umständen für unser Fluggerät hier für die Unfallaufnahme. Und noch etwas will die Polizei in Berlin nicht. Bürger überwachen, wie es die Kollegen aus Sachsen bereits getan haben. Wir wollen ganz klar und deutlich machen, dass wir eben dieses Fluggerät nicht zur Überwachung von Personen einsetzen, sondern tatsächlich zur Tatortaufnahme und nur dafür es verwendet wird. Da haben wir den Vorteil, bei Tatorten kann zum Beispiel der Fluchtweg nachgeflogen werden. Das heißt, man kriegt eine Sicht darauf, wie jetzt dieser Fluchtweg des Täters, dieser mögliche Fluchtweg des Täters aussah, mit allen Details, die man dazu braucht. Wo standen die Mülltonnen? Wo sind die Büsche? Wo knickt ein Weg ab? All das kann man eben sehr deutlich mit so einer Drohne nachfliegen, um da detaillierte Aufnahmen zu bekommen. Weiterer Vorteil: Drohnen sind deutlich billiger im Einsatz als Hubschrauber. Journalist und Militärblogger Thomas Wiegott hat gerade mit seinem Kollegen Kai Biermann das Buch Drohnen – Chancen und Gefahren einer neuen Technik veröffentlicht. Darin beschreibt er den Ursprungsgedanken ziviler Drohnen. Es war nur die Idee, die bei der ganzen Robotisierung sowohl militärisch als auch zivil immer dahinter steht, nämlich Arbeiten, im Englischen sagt man dull, dirty, dangerous, langweilig, schmutzig, gefährlich, solche Arbeiten nicht mehr Menschen machen zu lassen, sondern Maschinen. Der Luftraum über Europa und Deutschland ist eng und darum genauestens reguliert und kontrolliert. Dass nicht einmal die Polizei aufsteigen darf, wenn wichtige Gäste in der Stadt sind, zeigt, wie streng die Gesetze sind. Außerdem darf in der Innenstadt Berlins, innerhalb des S-Bahn-Rings, grundsätzlich niemand fliegen. Genauso wenig wie in nächster Nähe von Atomkraftwerken oder Flughäfen. Je nach Art und Einsatz sind Drohnen entweder Modellflugzeuge oder Teilnehmer des regulären Luftverkehrs. Grundsätzlich unterscheiden Behörden in Hobby- oder gewerbsmäßigen Einsatz. Wenn man es allein zu Erholungszwecken, wie es heißt, also als Hobby betreibt, dann braucht man dafür keine Genehmigung, muss aber eine bestimmte Höhe einhalten, also nicht über 100 Meter, und muss immer dafür sorgen, dass man die Drohne selber im Blick hat. Will man eine Kamera unter die Drohne schnallen und deren Bilder gewerblich nutzen, ist der Flug automatisch kein Hobby mehr und muss genehmigt werden. Entweder jeder Flug einzeln oder pauschal für 2 Jahre. Dabei gelten 2 Grundregeln. Die Drohne darf nicht mehr als 25 Kilogramm auf die Waage bringen und geflogen werden darf nur auf Sicht, wie bei den Hobbypiloten. Selten gibt es Sondergenehmigungen. Dann dürfen Flugobjekte im Ausnahmefall schwerer sein oder gar autonom von A nach B fliegen. Für alle gleich gilt, keine Drohne hebt ohne Versicherungsschutz ab. Einfach mal die Drohne in die Luft werfen, mit dem iPhone steuern und hoffen, dass nichts schief geht, das ist schon grob fahrlässig. Ist man versichert, hat gegebenenfalls die notwendige Flugerlaubnis und ist weit genug von Gefahrenbereichen entfernt, kann der Flug starten. In der Luft gilt dann noch, dass man zum Beispiel nicht über Menschenmengen fliegen darf, nicht über gefährdeten Gebieten. Also mal da reinzufliegen, wo ein Feuerwehreinsatz ist, das geht schon mal gar nicht. Und dass man Datenschutzbestimmungen beachtet. Zwei Leute sitzen auf ihrer Dachterrasse und plötzlich kommt so ein Ding und fliegt eben auf einige Meter Abstand vorbei, macht wahrscheinlich Fotos oder überträgt Videos und ist dann wieder weg. Was tun in so einem Fall, wie ihn Jürgen Altmann aus seinem Bekanntenkreis erzählt? Viel können Betroffene nicht ausrichten. Das Fluggerät mit einem Kescher oder der bloßen Handfang? Viel zu gefährlich. Mit einem Ball oder gar einem Gewehr in Wildwestmanier abschießen? Das gehe gar nicht, so Thomas Wiegold. Wenn einer mit dem Fahrrad auf mein Grundstück fährt, darf ich ja auch nicht mit der Schrotflinte drauf schießen. Insofern, es gilt ja auch da wie immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Aber in der Tat, da gibt's auch keine richtige Antwort drauf. Also wenn jemand permanent eine Drohne über einem Garten fliegen lässt, nur weil sich die junge Tochter des Hauses barbusig sonnt oder so, was macht man dann? Man muss man versuchen rauszufinden, wer diese Drohne betreibt. Das kann unter Umständen schwierig sein. Auch bei Altmanns Bekannten kam nie heraus, wer der Störenfried war. Der Vorfall regelte sich dennoch. Das wurde dann auf der Wohnungseigentümerversammlung besprochen und es wurde nicht klar, wer das nun war. Aber jedenfalls hat es das seitdem nicht nochmal gegeben. Möglicherweise haben die Eltern dann ihrem Sohn oder ihrer Tochter gesagt, mach das mal nicht nochmal in dieser Stelle oder überhaupt geh ins Freie damit, mach's im Wald oder auf der Wiese. Beileibe kein Einzelfall. Auch die Berliner Polizei kennt bereits Vorfälle mit Drohnen, erklärt Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Wir mussten schon Flüge beenden, insbesondere an gefährdeten Objekten, wurde den Betreibern dort gesagt ganz deutlich, sie müssen das Ding wieder runterholen. Die meisten haben dafür Verständnis. Ich glaube auch so ein bisschen Angst, dass wenn sie dem nicht nachkommen, dass dieses teure Fluggerät dann vielleicht beschlagnahmt wird. Und daher sind dann alle ganz schnell damit einverstanden und holen das runter. In der jüngeren Vergangenheit haben Vorfälle mit Drohnen zugenommen. So flog im Dezember 2014 ein unbemanntes Luftfahrzeug über das französische Atomkraftwerk Sivo. Und im April 2015 landete eine Drohne auf dem japanischen Regierungssitz. Was das Ziel der unbekannten Piloten war, darauf gibt es bisher keine Antwort. Drohnen erobern immer mehr Lebensbereiche. Wissenschaft und Wirtschaft sind ganz erpicht auf weitere Einsatzfelder. Also gibt es die Idee, mit Hilfe von Drohnen schnell und ferngesteuert Wälder wieder aufzuforsten. Doch was immer Drohnen tun sollen, ihr Einsatz wird erst dann richtig effizient, wenn nicht jedes Flugobjekt einzeln gesteuert werden muss. Ziel der Entwicklung sind deswegen teil- oder vollautonome Systeme. Einen ersten Schritt in diese Richtung zeigt Chiphersteller Intel. Pressesprecher Florian Ranner erklärt die Besonderheit eines Prototypen. Diese Drohne ist sozusagen mit einem menschlichen Sinn ausgestattet, nämlich der Möglichkeit, Tiefenwahrnehmungen abzubilden, also so wie unser menschliches Auge eben Bilder nicht nur in 2D wahrzunehmen, sondern auch in 3D. Das versetzt die Drohne in die Lage, ihre Umgebung so zu erkennen, wie wir das als Menschen auch tun. Und damit kann die Drohne selbstständig Hindernissen ausweichen oder wegfliegen, wenn ihr jemand zu nahe kommt. Nicht nur Chip- oder Drohnenhersteller forschen an den fliegenden Universaltalenten. Auch das deutsche Logistikunternehmen DHL ist schwer interessiert. Ole Nordhoff, Geschäftsbereichsleiter Geschäftskunden. Für uns ist die Technologie sehr spannend, wenn es darum geht, entlegene Gebiete zu erreichen. Gebiete zu erreichen, wo die Lieferung, zum Beispiel das Thema Medikamente, sehr schnell gehen muss und wo eben das herkömmliche Verkehrsmittel eben den Anforderungen an Geschwindigkeit nicht gerecht wird. Im Dezember 2013 sorgte DHL mit einer Drohne für Schlagzeilen. Vom Bonner Rheinufer aus steuerte ein Pilot das gelbe Fluggerät über den Fluss. Sinn und Zweck: Medikamentenlieferungen für die eigenen Beschäftigten. Viele außerhalb von DHL glaubten damals an einen Marketing-Gag. Nur ein Jahr später, im Herbst 2014, steigt wieder eine gelbe Drohne gen Himmel. Diesmal an der Nordsee, nahe der niederländischen Grenze. Ole Nordhoff erklärt, DHL sei in die zweite Phase des Paketcopter-Projekts gestartet, wo wir mittels eines unbemannten Flugsystems von der Nordseeküste hin zur Insel Jüst geflogen sind und eilige Medikamente auf die Insel Jüst gebracht haben. Auch dieser zweite Versuch ist klar mehr als Marketing. Zusammen mit der Technischen Hochschule Aachen und einem Drohnenhersteller startet DHL ein bis dato weltweit einzigartiges Pilotprojekt auf der Nordseeinsel Jüst. Dieser Linienbetrieb im Forschungsmodus lief so 2,5 Monate ungefähr. Wir sind, da wir immer bedarfsweise geflogen sind, also eben immer, wenn tatsächlich ein Medikament auf der Insel Jüst nicht verfügbar war, dann von dem Festland aus dahin geflogen sind. Wir sind so zwischen 35 und 40 Einsätze geflogen. Das Besondere, die Drohne ist auf sich gestellt. Sie fliegt einen programmierten Kurs ganz ohne menschliche Eingriffe. Ein Computer steuert den Flug. Der Kopter ist die 12 Kilometer vom Festland zur Insel völlig autonom geflogen. Nur waren die Flüge notwendig? Immerhin verfügt Jüst nicht nur über regelmäßige Fährverbindungen, sondern auch über einen eigenen Flugplatz. Das waren eben Fälle und eben auch Notfälle, die so nicht hätten bewältigt werden können. Sprich, immer wenn die Fähre nicht fährt oder wenn eben der Nebel es nicht zulässt, dass herkömmliche Flugzeuge auf der Insel landen, so war es eben möglich, diese Medikamente eben auch zuzustellen. Die Gesetzgebung findet Ole Nordhoff noch zu eng. Was wir uns wünschen, ist natürlich zum einen ein bisschen mehr Sicherheit und Klarheit zu schaffen, welche Auflagen überhaupt erfüllt werden müssen, um einen solchen Forschungsbetrieb durchzuführen. Und natürlich wünschen wir uns auch für zukünftige Projekte die Möglichkeit, noch mehr Live-Anwendungsfälle auch wirklich auszutesten. Forscher Jürgen Altmann hingegen warnt vor zu vielen Freiheiten am Himmel. Wenn es in die dritte Dimension geht, in den Luftraum, dann gibt's eben ganz neue Gefahren. Und ich denke, da ist eben sehr viel Vorsicht nötig. Auf europäischer Ebene gibt es intensive Bemühungen, den Luftraum generell für unbemannte Flugzeuge freizugeben. Da besteht schon die Gefahr, dass das zu leichtfertig passiert und möglicherweise wird erst der erste große Unfall dann wieder nötig sein, um da zu besseren Regelungen zu kommen. Mit neuen Entwicklungen und neuer Gesetzgebung könnten unbemannte Flugobjekte schon in naher Zukunft alltäglich werden. Und dabei auch ihr Image als lautlose Killer ablegen, zum Beispiel wenn sie als unersetzliche Helfer humanitäre Einsätze unterstützen, wie es sich Florian Ranner vorstellen kann. Denken wir an dieses fürchterliche Drama, das sich auf dem Mittelmeer abspielt, wo Menschen ihr Leben verlieren, weil sie nach Europa flüchten möchten und dann irgendwo auf dem Meer ertrinken müssen. Wenn wir dort zum Beispiel eine Drohne einsetzen könnten, um diese Flüchtlinge schneller zu finden und ihnen helfen zu können, das wäre eine großartige Sache. Während sich zivile Drohnen positiv abheben können von ihren militärischen Verwandten, das wird die Zeit zeigen, meint Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Ich glaube, das wird ein gesellschaftlicher Prozess sein, der über eine längere Zeit sich so entwickelt. Und man hört ja von vielen verschiedenen Einsatzgebieten, also von einem Postlieferservice zum Beispiel mit derartigen Geräten, dass sowas überlegt wird. Ich glaube, dann gewöhnt man sich vielleicht dran und dann muss man alles nochmal neu überdenken. Thomas Wiegold hingegen resümiert ganz trocken: Ehe wir Schwärme von Drohnen haben, die im Luftraum um uns unterwegs sind, haben wir Schwärme von Drohnen zu Lande. Nämlich selbstfahrende Autos, die nennen wir nur im Regelfall nicht Drohnen. Sie sind auch von der Wahrnehmung her anders besetzt als Drohnen, aber im Grunde genommen ist genau das Gleiche. Nur, dass sie eben bodengebunden unterwegs sind und nicht in der Luft. Thank you. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.